Das war ein Säufer, der hatte den Hund. Und der ging immer drüben, gerade rüber von uns in die Kneipe, hat gesoffen. Und dann hatte der so einen kleinen braunen Hund und der ist mit seinem kleinen Hund gelaufen. Dann ist er irgendwo in so einen offenen, wo der Deckel offen war, reingesprungen, hat Futter gesucht für den. Wa? Und da tipp ich ihm auf die Schulter und sag, du hör mal zu, du alte Pfeife, willst du den Hund loswerden? Ja. Für 50 Mark. Ich sage, du hast da wohl eine Macke, sag ich. Ich gebe da, dass du heute noch saufen kannst, neben den Hund mit. Ja, ist gut. Dann haben wir den Hund mitgenommen, den Kleinen. Der hat ja nur in der Kneipe gelebt. Wo hat der gelebt? Nicht? Also der Hund war von dem Säufer, aber die Katze ja nicht, wa? Die war von dem Gastwirt da, nicht? Warum willst du die Katze durchschlagen? Na, die Katze schlage ich deshalb durch, die wollte meine, ach Gott, wie heißen die Tauben? Brieftauben fressen. Mhm. Ich sag mal, die Katze lebt auf der Erde, die Brieftauben leben oben und da fressen die deine Brieftauben. Ich sag, hast du irgendwas mit? Ja, sagt er, ich hab einen Karton. Ich sage, ich nehme den mit, Karton mit. Dann haben wir mitgenommen. Und dann sind meine Kinder haben gesagt, Mama, wir haben den Hund, der macht die Katze durch. War umgekehrt. Und da haben wir den Katze rausgenommen aus. Und dann ist die losgegangen. Und der Hund hinterher hat geschnüffelt. Die Katze hat ihm eine gepellt. Und dann ist er mal hinterher gegangen. Und, aber gleich gesehen, halt, da steht Futter. Wa? Das hat er aufgefressen. Wa? Dann hatten wir die. Und dann haben sich nichts mehr getan. Haben nebeneinander gesessen, haben nebeneinander gefressen. Wa? Ja, und dann kam immer unser Tierarzt zu uns, weil er nicht mehr gucken konnte, unsere Hündin. Wa? Und da hat er gesagt, Helga, solange die noch frisst und unten rundherum läuft, brauchst du nicht. Wenn sie wieder nicht mehr fressen will, dann sagst du Bescheid. Wa? Ja, und dann war es soweit, da war sie 17 Jahre. Nicht? Und da hat der, ist er gekommen, hat er gesagt, also morgen Mittag hole ich sie ab und dann kommt sie bei mir in den Garten, wird sie beerdigt. Wa? So. Jetzt hatten wir noch die Katze, wa? Die Katze hat vom nächsten Tag an nicht mehr gefressen. Ja, die hat getrauert um den Hund, der Hund war nicht da. Und da sage ich, sag mal, der ruf ich an, ich sage, also wisst ihr, sag, jetzt ist mit der Katze, die will wohl auch sterben. Sagt er, komm mittags um 12 Uhr ruf. Sag's gut. Sagt er, Mensch, die trauert. Die trauert um den. Und da hat es auch so 3-4 Tage gedauert. Dann war es vorbei und dann hat sie alle Plätze eingenommen, die der Hund hatte, wa? War alles ihr. Ne?